Die Deutung Schamane ist schnell zur Hand. Auch im Fall des sogenannten Grabes von Brünnow II, das nicht weit von Dolní Vestonice zu verorten ist und mit einem Alter von 25.000 Jahren in einen ähnlichen Zeithorizont gehört, taucht der Verdacht Schamane auf. Bestattet lag dort ein etwa 50-jähriger Mann, der an einer chronischen, vermutlich schmerzhaften Knochenentzündung gelitten hat. Auch die Oberschenkelknochen wiesen Deformationen auf. Das Grab enthielt Mammutknochen und Nashornrippen, Zähne eines Pferdes und wohl auch zwei Molaren von Auerochse oder Wiesent. Mindestens 600 fossile Gehäuse einer Kahnfüßer-Schalentierart, die Elefantenzähne genannt wird, könnten einen Kopfschmuck geziert haben. Der Tote war mit Rötel bestreut worden. Merkwürdig muten zwei große Ringscheiben aus Mergelschiefer an, gut 15 cm im Durchmesser und je ca. 700 Gramm schwer. Zwei Dutzend kleine, teils verzierte Scheiben, meist aus Elfenbein, könnten ein Set Orakelsteine abgegeben haben. Eine an den Enden polierte Stange eines Rentiergeweihs wurde als möglicher Trommelschlägel interpretiert, wäre aber auch ein passabler Hammer. Was das Grab singulär macht, ist eine aus Mammutelfenbein gefertigte Statuette eines Mannes, die aus mehreren Teilen besteht. Noch erhalten sind der Kopf, der Torso und der linke Arm. Kopf und Torso messen zusammen etwa 20 cm. Es handelt sich um die wahrscheinlich älteste bewegliche Puppe der Welt, berichtet der Archäologe Martin Oliva. Da das Grab in ungewohnter Lage, nämlich außerhalb des Lagers, direkt an einem Fluss lag, sich an der Schädelkalotte des Mannes zudem Rillen und Kratzspuren zeigten, die auf das rituelle Entfleischen des Schädels hinweisen könnten, lassen Oliva vermuten, dass es sich um die reliquienartige Deponierung von geheiligten Gegenständen handeln könnte.